liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstmal danke ich natürlich für die Einladung. Ich war schon mal in Chemnitz, das war aber ein Forschungsprojekt und ist schon 20 Jahre her. Aber hier bei der Kantine war ich bisher noch nicht. Deswegen freue ich mich, hier zu sein. Aber bevor ich versuche, quasi in das Leben und Werk von Antonio Gramsci einzuführen, gestattet mir jetzt vielleicht zwei Vorbemerkungen. Erstens, das von mir gewählte Motto, das mit der Gülle, ist kein Zitat von Antonio Gramsci, sondern ist ein Zitat von Peter Rühmkorff, einem in Hamburg lebenden Dichter, der aber schon auch länger verstorben ist. Der notierte nämlich in seinen Notizbüchern, in seinen Tagebüchern, 1990, Zitat Peter Rühmkorff, abends tutti frutti, um mal wieder an die wirkliche Welt erinnert zu werden. Und dann geht's weiter. Und du wärst schon froh, wenn endlich Klassik einkehrte und die Gülle flösse ab. Zur Erinnerung oder für die meist wohl zu spät Geborenen überhaupt zur Information. Tutti Frutti war zwischen 1990 und 1993 eine im deutschen Privatfernsehen von Hugo Egon Balder moderierte Tittenshow. Ich habe aber weniger, als ich das ausgewählt habe, die Kommerzgülle, den Wettbewerb um Einschaltquoten und Werbeeinnahmen vor Augen, sondern die gesellschaftliche Gülle. Marx selbst spricht nicht von Gülle, sondern schlicht von Scheiße. Vom Klassenkampf, Zitat, als Schluss, worin sich die Bewegung und Auflösung der ganzen Scheiße auflöst. In einem Brief an Friedrich Engels. Der Klassenkampf, der Kampf um Emanzipation, von Fremdbestimmung, ja jeder Kampf um gesellschaftliche Veränderung steht nicht außerhalb der gesellschaftlichen Gülle, sondern steht mitten Mang. In der marxischen Perspektive sind Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, also wie gesagt, es herrscht kapitalistische Produktionsweise, nicht irgendwelche Kapitalisten. Das ist der erste Satz übrigens aus dem Kapital von Marx. Also, in der marxischen Perspektive sind Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, strukturell überdüngt mit Gülle. Nicht nur durch ideologischen Kitt, die Gedanken der herrschenden Klasse sind immer in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, nicht nur, weil die Produktionsverhältnisse notwendig falsch erscheinen, der berühmte Fetischcharakter der Ware, sondern auch, weil die kapitalistische Produktionsweise einen, Zitat Marx, stummen Zwang ökonomischer Verhältnisse erzeugt, durch den sich die Herrschenden immer wieder als Herrschende zu reproduzieren vermögen. Antonio Gramsci war nicht nur mit dieser kapitalistischen Scheiße konfrontiert, sondern auch mit der faschistischen Gülle, die über Italien in den 20er Jahren ausgekübelt wurde. Sie erstickte den revolutionären Elan, den Gramsci noch in den Kämpfen der norditalienischen Fabrikräte erblickte. Deren Organisationen wurden kräftig gedüngt, wurden teilweise zerschlagen, um deren Reste zum Bestandteil der faschistischen kooperativen Modernisierung Italiens zu machen. Gramsci spricht dann in den Gefängnisheften später von sogenannter passiver Revolution, der Inkorporation der Massen in kapitalistische Restauration. Zweite Vorbemerkung. Die von Peter Rühmkorff angemerkte Hoffnung mit abfließender Gülle würde der Klassik wieder gerecht werden können, ist vielleicht zu blauäugig in die eigene Tasche gelogen. Warum? Selbst das Werk Antonio Gramscis ist inzwischen zu einem Klassiker geworden, einem Klassiker der sozialistischen Weltliteratur, insbesondere seine Fragmente der Gefängnishefte. Das aber mit sehr zweifelhaften Folgen. Erstens, für den italienischen Marxismus grassiere, so der Kommunist Luigi Magri in seinem den Niedergang der PCI aufarbeitenden Roman Der Schneider von Ulm, spätestens seit den 60er Jahren ein sogenanntes Gramsci-Genom, eine Erbanlage, die man, ob man will oder nicht, in Italien einfach nicht mehr los wird. Entweder mit Gramsci argumentieren oder gar nicht. Zweitens, der Bundesgeschäftsführer der SPD, Peter Glotz, machte in seinem 1984 erschienenen Buch Die Arbeit der Zuspitzung Gramsci zum Anwalt einer sozialdemokratischen Wahlkampfstrategie gegen die geistig-moralische Wende Helmut Kohls, die Teile der Friedens-, Ökologie- und Frauenbewegung inkorporieren sollte. Gramscis Konzept der Hegemonie degradierte zur taktischen Frage von Mehrheitsbeschaffung im Wahlkampf. Drittens, es kommt noch schlimmer. Auch die sogenannte Neue Rechte bedient sich des Klassikers Gramsci. Der 1968 gegründete Groupement de Recherche d'Etudes pour la Civilisation Européenne entstand, um der drohenden gesellschaftlichen Umwälzung durch Studierende und Arbeiter eine kulturelle Wende in Frankreich entgegenzusetzen. Vielleicht dauerte es etwas, ein paar Jahre vielleicht, bis auch sie auf Gramsci stießen. Aber 1981 organisierte diese Truppe einen Kongress unter dem Titel Gramscismus von Rechts. Inzwischen bezieht sich jede Kritik an der eigentümlichen Stabilität des Neoliberalismus auf Gramscis Hegemonietheorie, was sie meines Erachtens vollständig sinnentleert. Das wäre dann am Anschluss vielleicht noch zu diskutieren. Ich halte es dagegen mit dem Verehrer des Klassikers Bertolt Brecht, nämlich mit Heiner Müller. Von dem stammt der Satz, Brecht gebrauchen, ohne ihn zu kritisieren, ist Verrat. Ähnlich würde ich es mit Gramsci halten. Also Gramsci gebrauchen, ohne ihn zu kritisieren, ist Verrat. Bei Peter Rümkopf findet sich der Satz, es wird sich noch einmal rächen, dass die SPD dem Volk keinen historisch-materialistischen Volkswirtschaftskurs erteilt hat. Genauso rächt es sich meines Erachtens beim historisch unkritischen Gebrauch der Begriffe Gramscis, wenn sie diese von ihrem historisch-materialistischen Kern bei Gramsci absprengt und alles auf die Frage der Hegemonie zurückführt. Das analytische Konzept Gramscis verkommt so zu einer reinen Phrase. Alles neoliberale Hegemonie. Habe ich meinen großen Zweifel, ob der Neoliberalismus überhaupt hegemoniefähig gewesen ist. Schon Marx ekelte eine Kritikform, die Gesellschaft, Zitat, zu be- und verurteilen weiß, aber nicht zu begreifen weiß. Ohne das Begreifen der prozessierenden Macht- und Klassenverhältnisse in Gesellschaften, in welchen eben kapitalistische Produktionsweise herrscht, aber werden alle praktischen Kapitalismuskritiken, so Marx, als alle Sprengversuche zu einer Don Quixoterie. Was ich also machen möchte, ist, Gramsci als historisch-kritischen Marxisten gegen den Klassiker und Kulturphilosophen zu reaktivieren. Ihn nicht als allseits verwendeten Kulturphilosophen huldigen, sondern eben als historisch-kritischen Marxisten. Die Pfade, die ich auf meinem Streifzug durch das Leben und Werk einschlage, sind vielleicht nicht die ein- und ausgelatschten. Also ich werde nicht die gängigen Begriffe von Gramsci hier wiederkauen. Die Auswahl, die ich treffe, ist notwendigerweise selektiv, soll es auch so sein, kann nicht die ganze Geschichte Gramscis abbilden, nicht alle Facetten seiner Theorie abbilden. Das Prinzip, dem ich folge, lautet Montage. Bedeutet, Walter Benjamin, in den Einzelelementen, Einzelmomenten den Kristall des Totalgeschehens zu entdecken. Die Einzelelemente sind Gramscis Leben in der sardischen Provinz, sein Kampf an der Seite der Fabrikrätebewegung in Norditalien, ihr Scheitern und Mussolinis Marsch auf Rom im Oktober 22, der Gramsci 26 in die Kerker verbannte, bis er eben am 27. April 37 im Alter von 46 Jahren stirbt. Isoliert nicht nur von seiner Partei und den Kämpfen, sondern auch von seiner Frau und seinen beiden Kindern, die in Moskau lebten und die er seit seiner Einkerkerung nicht mehr wiedersehen sollte. Ich beginne jetzt mal mit diesem Streifzug durch Gramscis Leben und Werk. 1891. Am 22. Januar erblickt Antonio Gramsci als viertes von sieben Kindern eines ärmlichen Beamtenhaushalts im Dorf Arles, ca. 80 Kilometer nordwestlich von Sardiniens Hauptstadt, im Landesinneren gelegen, das Licht der Welt. Als Vierjähriger zieht sich Gramsci infolge eines Sturzes eine Rückgratverkrümmung zu, die ihn seitdem körperlich deformiert und gesundheitlich beeinträchtigt. 1897-98 verschärfen sich die materiellen Probleme der Familie. Der Vater wandert wegen ungeklärter finanzieller Unregelmäßigkeiten ins Gefängnis. Die Mutter entschließt sich, mit den Kindern in das ca. 50 Kilometer nördliche Gelazza zu ziehen. Das Haus befindet sich an der Hauptstraße des Ortes, ist weniger dörflich, aber immer noch provinziell, verfügt aber über einen Bahnhof. Antonio Gramsci besucht dort die örtliche Grundschule. 1903. Nach erfolgreichem Abschluss der Grundschule muss Gramsci die Schule verlassen, arbeitet infolge der zugespitzten finanziellen Situation der Familie 2 Jahre im örtlichen Katasteramt. Gramsci schreibt an seine Mutter aus dem Gefängnis später, Zitat, mit 12 Jahren begann ich zu arbeiten und verdiente gut 9 Lire im Monat, was auch bedeutet 1 Kilo Brot pro Tag für 10 Arbeitsstunden täglich, einschließlich sonntags morgens. Ich verbrachte die Zeit damit, Aktenordner hin und her zu schieben, die schwerer waren als ich selbst. Und oft weinte ich heimlich des Nachts, weil mich der ganze Körper schmerzte. Fast immer lernte ich nur die grausamsten Seiten des Lebens kennen und bin doch immer damit fertig geworden, im Guten wie im Schlechten. Gramsci beginnt, Bücher zu lesen über Geschichte, Zeitungsartikel zur aktuellen ökonomischen Entwicklung auf Sardinien und Italien, literarische Werke. Auch, weil er aufgrund seiner körperlichen Gebrechen und trotz seines disziplinierten Trainings mit selbst gebastelten Hanteln nicht am kindlichen Treiben auf der Straße teilnehmen kann. Wer will, kann dieses Haus in Gialazza besuchen. Das ist das Casa Gramsci. Dieser Hof, in dem Gramsci gelesen hat, gespielt hat und mit seinen Hanteln gearbeitet hat, ist L-förmig, circa 2 Meter breit, 4 Meter lang auf der einen Seite und 5 Meter vielleicht auf der anderen Seite. Und es ist umrahmt, dieser enge, L-förmige Hof, von 10 Meter hohen Wänden. 1904. Die traditionelle sardische Wirtschaft, dominiert durch die landwirtschaftliche Produktion, erlebt bereits seit den 1890er Jahren eine schwere Krise. Die Produktion von Wein, Öl, Rindfleisch, die vor allem auf den französischen Markt ausgerichtet war, brach durch die Auflösung der Handelsverträge mit Frankreich infolge der Zollerhöhungen des italienischen Nationalstaats 1889 fast vollständig ein. In den vom ausländischen und dem festländischen Kapital dominierten Bergwerken oder der neuen Tabakindustrie herrschten katastrophale Arbeitsbedingungen. Anhaltender 12-Stunden-Tag bei intensivierter Arbeitsproduktivität und sinkende Löhne. Als 13-Jähriger wird Gramsci 1904 Zeuge sich zuspitzender Auseinandersetzungen. 1906. Die Konflikte in den Bergwerken und der Tabakindustrie verdichten sich zu spontanen Revolten der subalternen Klassen. Gramsci beobachtete diese Entwicklung mit höchstem Interesse. Er stellt sich auf die Seite der sardischen Nationalisten. Schließlich schienen die Schutzzölle, die die Wirtschaft Sardiniens und des Mezzogiorno insgesamt auslaugten, nur dem Schutz und der Expansion der norditalienischen Industrie. In einem Brief an seine spätere Frau schreibt er aus dem Kerker, Zitat, es war der Instinkt der Rebellion, der sich von Kind an gegen die Reichen richtete, da ich nicht auf die höhere Schule gehen durfte, da ich, der in allen Fächern der Grundschule eine 10 bekommen hatte, während die anderen alle gehen durften, der Sohn des Fleischers, des Apothekers, des Stoffhändlers. Der Instinkt richtete sich dann gegen alle Mächtigen, die Bauern Sardiniens unterdrückten. Damals dachte ich, dass es nötig sei, für die nationale Unabhängigkeit der Region zu kämpfen. Ins Meer mit den Leuten vom Festland. Wie oft habe ich diese Worte wiederholt? Gleichzeitig ahnt der junge Gramsci, dass die von der Krise der Landwirtschaft in die neue Industrie gespülte lebendige Arbeit nur noch eine Bauernmasse war. Eine, Zitat Gramsci, amorphe Masse in ständiger Gärung, die noch zu keiner durchsetzungsfähigen kollektiven Aktion fähig war. Zitat Gramsci, Sardinien ist eine Insel, und jeder Sarde ist eine Insel auf der Insel. Die Revolte wird blutig niedergeschlagen. Hunderte von Bauern, Arbeitern und Intellektuellen werden verhaftet. In den Bergwerken hagelt es Massenentlassungen. Gramsci meldet sich eigenmächtig im Gymnasium an. Zunächst in Oristano, dann zieht er zu seinem älteren Bruder Gennaro, damals Schatzmeister der Arbeiterkammer, nach Cagliari, also in die Hauptstadt, um dort das Gymnasium zu beenden. Nach dem Abitur erhält Gramsci 1911 ein Stipendium an der Universität Turin. Eine neue Phase im Leben des provinziellen Sarden beginnt. Herbst 1911. Gramsci betritt eine für ihn, Zitat, fremde, weite Welt, den industrialisierten Norden Italiens. Er schreibt sich an der literarischen Fakultät der Universität Turin ein. 1913. Am 19. März beginnt in den Automobilwerken der Stadt ein Streik. Gramsci beobachtet die intensiven Diskussionen, die Belegschaften und Gewerkschaften auf Versammlungen und Bildungsveranstaltungen fast täglich führen. Er kontrastiert sie mit seinen Erfahrungen der unorganisierten, spontanen Revolten auf Sardinien. Der Streik, an dem sich 6.500 Beschäftigte beteiligen, endet nach 96 Kampftagen mit einem tarifpolitischen Erfolg der Kämpfenden. Im gleichen Jahr tritt Gramsci in die Sozialistische Partei Italiens ein. 1915. Gramsci bricht sein Studium der Literaturwissenschaften ab, auch weil ihn das Interesse an den Kämpfen der arbeitenden Massen zu viel Zeit und Kraft kostet. Er wird Redakteur der linken Zeitschrift L'Avanti. Im Januar 16 veröffentlicht er in einer anderen Zeitschrift einen Text zum Verhältnis von Sozialismus und Kultur, der für seine gesamte weitere Arbeit stilbildend bleiben sollte. Gramsci schreibt, Zitat, man muss sich abgewöhnen, die Kultur als enzyklopädisches Wissen zu begreifen, wobei der Mensch nur wie ein Gefäß betrachtet wird, das mit empirischen Daten und rohen, unzusammenhängenden Fakten anzufüllen ist. Diese Form der Kultur ist wahrhaft schädlich, insbesondere für das Proletariat. Die Folge da sind verschrobene Leute, die sich der übrigen Menschheit überlegen dünken, weil sie in ihrem Gedächtnis eine gewisse Anzahl von Daten aufgehäuft haben, die sie bei jeder Gelegenheit vor sich her plappern, um so nachgerade eine Mauer zwischen sich und den anderen aufzurichten. Kultur ist etwas ganz anderes. Sie ist Organisation, Disziplin des eigenen Ichs, Besitz der eigenen Persönlichkeit, Eroberung eines höheren Bewusstseins, mit dessen Hilfe es gelingt, den eigenen geschichtlichen Wert zu begreifen, die eigene Funktion im Leben, die eigenen Rechte und Pflichten. 1917, Russische Revolution, eine historische Zäsur der Weltgeschichte, auch für das Denken Antonio Gramscis. Er arbeitet sich an überkommenen Vorstellungen marxistischen Denkens ab, wie sie vor allem in der Zweiten Internationale konsekriert wurden. Vorstellung eines historischen Determinismus, von historischen Notwendigkeiten, die dazu führten, glauben zu können, quasi irgendwann automatisch in den Sozialismus zu schlittern, wie Franz Josef Degenhardt das mal ironisiert hat. Im Aufsatz Die Revolution gegen das Kapital, erschienen in Avanti am 24. November 1917, schreibt der 26-jährige Gramsci, Zitat, die Revolution der Bolschewiki war die Revolution gegen das Kapital von Karl Marx. Das Kapital von Karl Marx war in Russland mehr ein Buch der Bürgerlichen als der Proletarier. Es war der kritische Beweis für die fatale Notwendigkeit, dass sich in Russland eine Bourgeoisie bildet, dass eine kapitalistische Ära beginnt, dass sich eine Zivilisation westlichen Typs durchsetzt, bevor das Proletariat überhaupt erst an einen Aufstand, an seine Forderung als Klasse, an seine Revolution denken kann. Die Tatsachen haben die Ideologien überholt. Tatsachen haben die kritischen Schemata ad absurdum geführt, denen zufolge die Geschichte Russlands sich nach den Grundprinzipien des historischen Materialismus hätte entwickeln müssen. Die Bolschewiki ignorieren Karl Marx. Sie bestätigen mit der vollendeten Aktion, mit der realisierten Errungenschaften den Beweis, dass die Grundprinzipien des historischen Materialismus nicht so eisern sind, wie man hätte annehmen können und wie man annahm. Der revolutionäre Funke der russischen Oktoberrevolution springt im Herbst 1919 auf Norditalien über. Im September wählen die Fiat-Arbeiter die ersten Fabrikräte Italiens. Die Bewegung ergreift schnell andere Werke. Der Gramsci-Biograf Giuseppe Fiori notiert, Zitat, auf Anordnung des sozialistischen Parteibüros, das die ganze Massenbewegung lenkte, mobilisierten die Fabrikräte ohne jede Vorbereitung innerhalb einer halben Stunde 120.000 Arbeiter für die jeweiligen Betriebsgruppen. Eine Stunde später stürmte die proletarische Armee wie eine Lawine bis zum Stadtzentrum vor und fegte das ganze nationalistische und militärische Pack von den Straßen und Plätzen. Die betrieblichen Auseinandersetzungen spitzen sich im Frühjahr 1920 zu. Im April kommt es zu einem 10-tägigen Generalstreik, an dem sich 200.000 Turiner Arbeiter beteiligen. Im Mai weigert sich der Arbeitgeberverband, Konzessionen an die Metallarbeitergewerkschaft zu machen. Es folgen erneut Streiks, die ergebnislos bleiben. Im Sommer 1920 haben die Arbeitenden endgültig die Schnauze voll und übernehmen die Leitung der Fabriken. Der Weggefährte Gramscis, Angelo Tasco, mit dem Gramsci und der spätere Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Togliatti, 1919 die Wochenzeitung Die Neue Ordnung gründen, berichtete, am 31. August 1920 besetzen die Arbeiter 280 Betriebe der metallverarbeitenden Industrie in Mailand. In den beiden folgenden Tagen erfasst die Bewegung ganz Italien. Zuweilen halten sich die Arbeiter dabei auch nicht an die Weisungen der Gewerkschaftsführung. Zuerst werden nur die metallverarbeitenden Betriebe besetzt, doch brauchen diese Werke Rohstoffe und Zubehör, die aus anderen Industrien kommen, und so wurden nach und nach auch diese Betriebe besetzt. Die Leitung der Werke geht in die Hände der Betriebsräte über und die tun ihr Bestes, um die Produktion weiterzuführen. Dabei sind die Betriebsräte völlig auf sich gestellt, denn alle Ingenieure und fast alle Techniker und Angestellten haben aufgrund der Weisung der Unternehmerschaft die Fabriken verlassen. Gleichwohl geht die laufende Produktion recht gut weiter. Die sogenannten roten Jahre erreichen ihren Höhepunkt. Gramsci und seine Kumpane begleiten seit 1919 die kämpfenden Arbeiter auf zahlreichen Diskussionen in Parkanlagen und auf betrieblichen Versammlungen. Die Ereignisse galoppieren. Rasend bringt der kränkelnde und schwächelnde Gramsci seine Kommentare zu Papier, nicht aber ohne die Ereignisse theoretisch zu verorten. Zitat Gramsci. Wird der italienische kommunistische Revolutionär den russischen Bolschewiki nachahmen? Fragt er im November 1919. Er antwortet, er wird ihn nur im Folgenden nachahmen. Im unversöhnlichen Klassenstandpunkt, in der klaren Kaltblütigkeit, mit der er den Verlauf der Ereignisse in Italien analysieren wird, die nicht nur durch die italienischen ökonomischen Verhältnisse bestimmt werden, sondern auch durch die internationalen ökonomischen Verhältnisse, die nicht nur durch die Struktur der nationalen Produktions- und Austauschapparate mehr oder weniger perfekt, mehr oder weniger entwickelt bestimmt werden, sondern auch durch die Reflexe, die die anderen Produktionsapparate in Europa und der Welt auf die italienische Apparate ausstrahlen. Immer noch 1920, September. Sozialistische Partei und Gewerkschaftsspitzen einigen sich mit dem Arbeitgeberverband. Die betriebliche Direktionsgewalt des Kapitals ist wiederhergestellt. Es folgt eine Phase der Restauration kapitalistischer Herrschaft in den Betrieben. Und es folgt die faschistische Mobilisierung Italiens, die vom Kapital als Angriff auf erkämpfte, kollektivvertraglich geregelte Rechte in den Fabriken genutzt wird. 1922 analysiert Gramsci nüchtern, Zitat, nach den Septembertagen, nachdem die roten Fahnen von den Schornsteinen der Werkhallen entfernt worden waren, waren die Unternehmer wieder dorthin zurückgekehrt und das sicher nicht mit dem Vorsatz, sich mit der Arbeiterklasse auszusöhnen, die versucht hatte, sie zu enteignen. Auch die Industriellen missbrauchen ihre Macht und brechen die Verträge, setzen Lohnkürzungen durch und vergreifen sich sogar am 8-Stunden-Tag. An diesem Punkt anbelangt, kann die Gewerkschaft nicht mehr ignorieren, dass Lohnkürzungen erfolgt sind und dass die Industriellen, nachdem sie die Vereinbarung zerrissen haben, diesen mit Gewalt geschaffenen Tatbestand legitimieren wollen. Für die Gewerkschaft gibt es nur ein einziges Problem: zustimmen oder kämpfen. Ein Jahr der Erfahrung der Metallarbeiter mit denen das Geschick aller anderen Arbeiter verbunden ist, beweist, dass es heute nicht mehr möglich ist, den Kampf aufzuschieben. Die Industriellen respektieren keine Vereinbarung mehr. Je nachdem, wie stark sie sich fühlen, handeln sie. Die Gewerkschaft kann sich nicht einmal mehr auf die Verträge verlassen, die sie mit den Unternehmen abschließt. Denn wenn diese nicht die Macht spüren, die sie hat. Der Kampf ist das einzige Mittel, das den Arbeitern und den Gewerkschaften noch bleibt, um den September-Rückzug aufzuhalten. Der Kampf bleibt aus. Bereits ein Jahr vorher zogen Gramsci und andere aus der erlittenen Niederlage und dem schlichten Versagen der Sozialistischen Partei Konsequenzen. Sie gründen als Abspaltung von der Sozialistischen Partei im Januar 1921 die Kommunistische Partei Italiens in Livorno. Nicht unter bedingungsloser Begeisterung von Gramsci. Er wird ein eher untergeordneter Funktionär in der neuen Organisation und widmet sich den Irrtümern auch der eigenen revolutionären Illusion. Der Dichter Peter Weiß notierte in den Vorstudien zu seiner Ästhetik des Widerstands 1981, Zitat Peter Weiß, 1918, die Massen gehen nach links, die Führer nach rechts. Auch Gramsci hatte sich in dieser historischen Situation blenden lassen. Schon 1920 hat Gramsci aber in einem Artikel in der von ihm gegründeten Zeitschrift Lodin und Neue Ordnung auf die Gefahr einer verrechtlichten, in der Gülle kapitalistischer Produktionsverhältnisse versunkenen Beziehung zwischen Kapital und Arbeit am Beispiel des deutschen Kapitalismus hingewiesen, nämlich dem Betriebsrätegesetz aus dem gleichen Jahr, das der bürgerliche Staat als Konzession an die revolutionären Fabrikräte erließ. Gramsci zeigt, dass es darum ging, Zitat, die bürgerliche Macht mit der proletarischen Macht auszusöhnen. Man dachte daran, in den Beziehungen zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat dasselbe Gleichgewicht herzustellen, das die bürgerlichen Revolutionen in den Klassenbeziehungen zwischen dem Landadel und der Demokratie der kapitalistischen Fabrikanten herbeigeführt hatte. Die Arbeiterklasse hatte ihr Herrschaftsgebiet gehabt, einen Platz, um zu diskutieren, um zu schwätzen, um Gesetzesentwürfe und radikale Reformen vorzubereiten, und die Klasse der Eigentümer hatte ihre Ruhe wiedergefunden. Durch die institutionalisierte Beteiligung an der industriellen Macht hatte die Eigentümerklasse ihre Profite, Zitat Gramsci, aufblühen sehen. Aber, so Gramsci weiter, die Arbeiterklasse wolle nicht, dass vom Parlament der lebendige, revolutionäre Schwung des Betriebsrats abgewürgt, dass der Keim des Kontrollrechts über die industrielle Produktion erstickt wird. Für Italien musste Gramsci dann jedoch noch eine wesentlich schärfere Form der Reorganisation der Kapital-Arbeitsbeziehungen und der Inkorporation der Organisation der lebendigen Arbeit erleben. Die Commissioni Interni, Fabrikräte, die sich neben Gewerkschaften und Parteien in den Kämpfen 1919 bildeten, hatte Gramsci als europäische Form der Sowjets interpretiert, als, Zitat Gramsci, Modell des proletarischen Staats. Die Fabrikräte waren eine erste Form dieser historischen Erfahrung der italienischen Arbeiterklasse, so Gramsci, die zur Selbstregierung im Arbeiterstaat strebt. Nun musste Gramsci deren bedingungslose Scheitern eingestehen. Ihre Organisationen wurden zerschlagen. Die Confindustria, der Arbeitgeberverband, erkannte die faschistischen Syndikate als die alleinigen kollektiven Vertreter der Arbeiter an. Zugleich wurde das Verbot der ehemaligen Fabrikräte ausgesprochen. 1922 bis 1926, quasi nach der Niederlage und vor der Inhaftierung. 1922-23 verbringt Gramsci als Delegierter der Kommunistischen Internationale in Moskau, kurze Zeit auch in Wien. In Moskau lernt er seine Frau kennen. Bei der Wahl Im April 1924 wird er in die Abgeordnetenkammer des italienischen Parlaments gewählt. Er kehrt nach Italien zurück. Gramsci wendet sich der Frage zu, wie die faschistische Gülle, die Italien überspült, abgeleitet werden kann. Er arbeitet an Bündnisfragen für das Proletariat. In seinem unvollendet gebliebenen Essay einige Gesichtspunkte der Frage des Südens von 1926 widersetzt er sich dem herrschenden Gedankengut der nun dritten Internationale, die sich erst 1928 von ihrer Sozialfaschismustheorie distanziert. Die dann folgende Volksfrontstrategie versuchte Gramsci bereits 1924 in einem Text zu begründen. Darin heißt es unter anderem in kritischer Reflexion seiner eigenen Geschichte, Zitat Gramsci, das Proletariat kann in dem Maße zur führenden und herrschenden Klasse werden, wie es ihm gelingt, ein System von Klassenbündnissen zu schaffen, das ihm gestattet, die Mehrheit der werktätigen Bevölkerung gegen den Kapitalismus und den bürgerlichen Staat zu mobilisieren. Und das bedeutet in Italien unter den real bestehenden Klassenverhältnissen in dem Maße, wie es ihm gelingt, die Zustimmung der breiten bäuerlichen Massen zu erlangen. 1926. Trotz Immunität als Abgeordneter wird Gramsci am 8. November in seiner Wohnung verhaftet und 1928 zu 20 Jahren Haft verurteilt. 3 Jahre nach seiner Inhaftierung und nach einer Odyssee über verschiedene Untersuchungsanstalten, Verbannungsorte, wird er nach Turi, 25 Kilometer südlich von Bari in der Region Apulien geschleift, um dort seine Haftstrafe anzutreten. 1929. Gramsci beginnt isoliert, aber aufgrund finanzieller Unterstützung eines befreundeten Wirtschaftswissenschaftlers mit Literatur durch seine Schwägerin Tanja versorgt, seine Arbeit an den Gefängnisheften. Er schreibt, beschränkt durch die Mittel, die ihm trotz Unterstützung zur Verfügung stehen, behindert durch seine Krankheit und die Bedingungen der Haft, schonungslos gegenüber intellektuellen Größen und gegenüber sich selbst. Er bürstet Literatur und Kunstkritik, Geschichtstheorie, Theorien des historischen Materialismus gegen den Strich. Er führt mit sich selbst eine, Zitat Gramsci, theoretisch-praktische Debatte, eine Debatte, wie er sich sie eigentlich vorgestellt hat, nämlich eine Debatte, Zitat Gramsci, nicht als Gerichtsprozess inszeniert, in dem es einen Angeklagten und einen Staatsanwalt gibt, der beweisen muss, dass der Angeklagte aus dem Verkehr gezogen werden muss. Ich beschränke mich jetzt auf einen Diskussionsstrang oder Debattenstrang aus den Gefängnisheften. Insbesondere in Heft 22, vielleicht wissen es eine, das ist das Heft Amerikanismus und Fordismus, analysiert Gramsci die von den USA ausgehende fordistische Umwälzung der kapitalistischen Produktion, die Krise der 30er Jahre und ihre Konsequenzen für die Entwicklung des europäischen, insbesondere des italienischen Kapitalismus. Gramsci notiert zuvor, die Krise, das kennt ihr, das ist ein Klassiker, Zitat Gramsci, die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen. Immer wieder reflektiert er dabei die Erfahrungen mit der Fabrikräterbewegung und eben mit seiner eigenen Illusion. Zitat Gramsci aus den Gefängnisheften. Eine sorgfältige Analyse der italienischen Geschichte vor 1922, die sich nicht vom äußerlichen Karneval blenden ließe, sondern fähig wäre, die tiefen Antriebe der Bewegung zu fassen, dürfte zu dem Schluss kommen, dass gerade die Arbeiter die Träger der neuen industriellen Erfordernisse waren und sie auf ihre Art wacker behaupteten. Man kann auch sagen, dass einige Industrielle sich darüber klar waren, dass es sich zunutze zu machen. In den Gefängnisheften interessiert ihn, wie die vom aufstrebenden Weltmarktdemiurgen USA und über die Weltmarktgesetze erzwungene fordistische Revolutionierung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse in Europa gelingen kann. Einem Europa, in dem es, so Gramsci, allenfalls bislang fordistische Fanfarenstöße gegeben hat. Dabei sieht er die bestehenden Machtblöcke in Europa in einer wesentlichen Autoritätskrise. Diese bestehenden Machtblöcke blockieren die Entwicklung der Produktivkräfte, deren Takt eben vom Amerikanismus und Fordismus vorgegeben wird. Die Voraussetzung für die fordistische Umwälzung in Europa ist die Ablösung der alten Machtblöcke. Wie Gramsci es nennt, alte Machtblöcke bestehend aus, Zitat, halbfeudalen und parasitären Elementen der Gesellschaft, die einen zu großen Anteil am Mehrwert entnehmen. Und dieser alte Machtblock müsse, so Gramsci, abgelöst werden, Zitat, durch einen autonomen, produktiv-industriellen Block, einen kooperativen Block, der dazu bestimmt ist, im modernen Sinn und betont kapitalistisch das Problem der Weiterentwicklung des italienischen Wirtschaftsapparats zu lösen, gegen die sogenannte Ersparnisökonomie, gegen die kleine und mittlere Bourgeoisie aus Pensionären und Rentiers. Die neuen Kapitalfraktionen der modernen fordistischen Massenproduktion brauchen die Arbeiter, um sich reproduzieren zu können. Autoritätskrise des alten Machtblocks aber bedeutet für Gramsci auch, die noch amtierenden Machtblöcke haben den Konsens verloren, sind nicht mehr führend, sondern einzig herrschend, Inhaber der reinen Zwangsgewalt. Dadurch entsteht, so Gramsci, eine Situation, Zitat Gramsci, bei der verhindert wird, dass die Elemente der Lösung sich mit der nötigen Geschwindigkeit entwickeln. Wer herrscht, kann die Krise nicht lösen, hat aber die Macht zu verhindern, dass andere sie lösen. Das heißt, hat nur die Macht, die Krise selbst zu verlängern. Da können wir nachher auch nochmal genau diskutieren, welche Aktualität dieser Befund aus den 30er Jahren von Gramsci eigentlich für die gegenwärtige Situation der notwendigen, weiß ich nicht, ökologischen Modernisierung der kapitalistischen Produktionsweise hat. Für Gramsci bedeutet das, in einer historischen Konstellation, in der ein bestehender Machtblock nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, haben die herrschenden Klassen ihre Hegemonie eingebüßt. Sie verfügen aber noch über genug Machtressourcen, den hegemonialen Aufstieg der subalternen Klassen, Gramsci würde sagen, ihre Katharsis, zu blockieren. Für ein Konzept von, was gegenwärtig in der linken Debatte diskutiert wird, von Gegenhegemonie sehe ich in diesem theoretischen Rahmen keinen Raum. Aber auch eben keinen Raum mehr von einer anhaltenden Phraseologie von neoliberaler Hegemonie. Das ist der saturierte alte Machtblock. Der hat keine Hegemonie. Als reine Zwangsgewalt wird der überkommene Machtblock, so Gramsci, saturiert. Gramsci notiert, Zitat, die bürgerliche Klasse ist saturiert. Nicht nur verbreitet sie sich nicht, sondern sie löst sich auf. Sie assimiliert nicht nur keine neuen Elemente, sondern desassimiliert einen Teil ihrer selbst oder zumindest sind die Deassimilierungen bei weitem zahlreicher als die Assimilierung. Eine Klasse, die sich selbst als geeignet setzt, die gesamte Gesellschaft zu assimilieren und die zugleich wirklich fähig ist, diesen Prozess hervorzubringen, führt diese Auffassung von Staat und vom Recht, nämlich die bürgerliche, zur Vollendung, bis sie schließlich das Ende des Staates und des Rechts konzipiert, sofern sie überflüssig geworden ist, weil sie ihre Aufgabe erfüllt hat und von der Zivilgesellschaft aufgesogen worden sind. Hier spricht der Kommunist Gramsci. Vielleicht auch sein Optimismus des Willens. Die historische Mission der Bourgeoisie ist vollendet. Sie wird ersetzt durch das revolutionäre Proletariat. Gramsci schreibt auch in den Gefängnisheften, mit Bertolt Brecht gesprochen, vom Standpunkt der Klasse aus, welche für die dringendsten Schwierigkeiten, in denen die menschliche Gesellschaft steckt, die breitesten Lösungen bereithält. Und immer noch der Kommunist Gramsci, Zitat, in solchen historischen Situationen bildet sich das Terrain, auf dem sich die antagonistischen Kräfte organisieren, die zu beweisen suchen, dass die notwendigen und hinreichenden Bedingungen bereits dafür vorhanden sind, dass bestimmte Aufgaben geschichtlich gelöst werden können und folglich geschichtlich gelöst werden müssen. Nochmal mit Brecht gesprochen, die Kapitalistenklasse hält sich über ihre tatsächliche Nützlichkeit hinaus durch die Gesellschaftsordnung, muss also gewaltsam entfernt werden, da sie nicht durch ihre gesellschaftliche Überflüssigkeit entfernt wird. Dann kommt jedoch auch in den Gefängnishäfen der Analytiker Gramsci, der Pessimist des Verstandes, zu Wort. Gramsci analysiert die Dialektik von antagonistischen Kräften und Machtblock. Während sich die antagonistischen Kräfte organisieren, so Gramsci, entwickelt sich die saturierte Klasse zu einer, Zitat, bornierten Clique, die danach trachtet, ihre schäbigen Privilegien zu verewigen, indem sie die Entstehung von Gegenkräften reguliert oder sogar erstickt. Er notiert, dass die spontane Organisation der antagonistischen Kräfte, Zitat, mit einer revolutionären Bewegung der Rechten der herrschenden Klasse einhergeht, die irgendeinen Teil der Forderungen des Volkes aufnehmen, also inkorporieren, verdauen, wie ein Sozialist Lelio Basso mal das genannt hat. Auch der italienische Faschismus musste die Arbeiter in den produktiven Block ökonomischer Modernisierung Italiens einbinden. Gramsci analysiert die faschistische Kooperatismusdebatte und die Strategie des von 1929 bis 1932 amtierenden Ministers für das Kooperationswesen genau. Auch das Abkommen zwischen dem Unternehmerverband und der faschistischen Syndikaten, die 1926 zur Auflösung der Fabrikräte führten, und er analysiert die Kräfteverhältnisse zwischen den Kapitalfraktionen innerhalb des italienischen Unternehmerverbandes, in der eine fordistisch-kooperatistische Minderheitsfraktion um Agnelli, Fiat und Olivetti einer Mehrheitsfraktion gegenüberstand, die Gramsci als parasitär und unproduktiv bezeichnet. Gramsci kommt zu der sehr bitteren Erkenntnis, Zitat, wäre nicht der Faschismus genau die Form von passiver Revolution, die dem 20. Jahrhundert angemessen ist, wie der Liberalismus es für das 19. Jahrhundert gewesen ist. Der Aufstieg Gramscis zum Klassiker verdankt sich vor allem seiner Kritik des Ökonomismus der Zweiten Internationale, also der Zusammenbruchstheorien, der Fortschrittstheorien. In einer antiökonomistischen Lesart oder Rezeption tritt jedoch dieser Politökonom Gramsci sehr stark zurück. Gesellschaftliche Veränderungen scheinen nur noch eine Frage zu sein der kulturellen Hegemonie. Oder wie der Austromarxist Otto Bauer mal gesagt hat, des Kampfes um die Köpfe. Für Gramsci ist dieses aber eventuell nur eine, Zitat Gramsci, individuelle Schrulle, weil sie nicht in der historisch konkreten Entwicklungsweise der kapitalistischen Produktionsweise verankert ist. Man kann sich vorstellen, was man will, wenn du nicht in der ökonomischen Basis der bürgerlichen Gesellschaft verankert bist, bist du historisch nicht handlungsfähig. Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion, so Marx, ist das Kapital selbst. Mit Gramsci kann man das ein bisschen anders lesen. Von Rossana Rossanda, der Grande Dame des italienischen Kommunismus, kommt der folgende Satz. Die wirkliche Schranke, die den emanzipatorischen Bewegungen immer wieder aufgezeigt wird, in die sie verwiesen werden, war die Unterschätzung der Komplexität der kapitalistischen Gesellschaft als geschichtlicher Formation, mithin die Ausklammerung einer Übergangsstrategie. Gramsci liefert meines Erachtens durchaus das Werkzeug, eine solche Strategie immer wieder neu erarbeiten zu können. Nochmals Rossana Rossanda, Genossen, vergessen wir die Produktionsverhältnisse nicht. So zitiert sie angeblich Bertolt Brecht, der diesen Satz angesichts der Selbstzerlegung der politischen Arbeiterbewegung, der imperialistischen Phase kapitalistischer Weltmarktdurchdringung und des Aufstiegs des Faschismus in Europa auf dem Schriftstellerkongress 1935 in Paris seinen Kollegen zugerufen haben soll. Tatsächlich lautete seine Forderung, Kameraden, sprechen wir von den Eigentumsverhältnissen. Aber letztendlich kommt das alles auf das Gleiche raus. Es geht darum, zunächst die Restriktionen, die aus der Gülle der herrschenden Verhältnisse resultieren, zu limitieren, um erweiterte Forderungen, solche nach Überwindung der bestehenden Verhältnisse, überhaupt realistisch stellen zu können. Von Wolfgang Abendroth gibt es deswegen den Satz, gelernt eigentlich von Rosa Luxemburg, der Weg in den Sozialismus muss erst einmal freigekämpft werden. Er ist nicht einfach da. Und Gramsci hat in seinen Gefängnishäften versucht, genau das Werkzeug zu formulieren, mit dem das gelingen kann, dass dieser Weg freigekämpft werden kann. 1934. Der Gefängnisalltag zehrt an Gramscis Gesundheit. Immer wieder wird er in Gefängniskliniken verlegt, weigert sich aber beharrlich, ein Gnadengesuch einzureichen. Er arbeitet, liest und schreibt weiter, obwohl es ihm zunehmend schwerfällt. Zitat Gramsci. In der letzten Zeit in Turi war meine Gesundheit in fast katastrophaler Weise zugrunde gerichtet und ich erhole mich nur sehr langsam mit Schwankungen und Rückfällen. So Gramsci an seine Mutter im März 1934. Über deren Tod, bereits ein Jahr vorher, hatte die Familie ihn nicht informiert, um ihn zu schonen. Sein letzter Aufenthaltsort ist eine Klinik in Rom. Am 27. April 1937 stirbt Gramsci an den Folgen einer Hirnblutung. Die Biografen sind sich nicht ganz einig, ob noch in der Klinik oder schon auf der Rückreise nach Sardinien, die er nach seiner Amnestie antreten wollte. Ich ende mit einem Zitat von Bertolt Brecht oder zwei Zeilen aus seinem Gedicht an die Nachgeborenen, weil sie meines Erachtens auch das Leben von Antonio Gramsci ziemlich gut spiegeln. Zitat Bertolt Brecht. In die Städte kam ich zur Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten. Schlafen legte ich mich unter die Mörder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank auch für deinen Vortrag und für die Einführung. Ich würde die Frage an euch richten, gibt es erstmal Nachfragen? Es gibt auf jeden Fall in dem Pad einige Fragen, aber ich würde es erstmal an euch öffnen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Meldung dazu. Bestimmte Begrifflichkeiten sind ja bei Gramsci nicht immer ganz klar und einfach, vor allen Dingen, wenn man sie einfach so nutzt und kein Äquivalent dazu hat. Vielleicht war ich einfach gerade ein bisschen unaufmerksam, aber wo ist der Unterschied zwischen Hegemonie und Saturation nochmal, den Sie quasi da darauf verstanden haben, dass die herrschende Klasse eben nicht hegemonial ist, sondern saturiert? Also es gibt keine definitorische Unterscheidung. Also es gibt den Satz irgendwo bei Gramsci, dass Hegemonie muss ein materielles Substrat haben. Das heißt, die Herrschenden, wenn sie hegemonial sein wollen, müssen Konzessionen machen an die Beherrschten. Und dann frage ich mich, wie eine saturierte Klasse, die nur sich darin gefällt, ihre eigenen Pfründe zu sichern, aber nicht mehr bereit ist, irgendwelche Konzessionen zu machen, wie soll die Hegemonie fähig werden? Sie ist nicht bereit, Konzessionen zu machen. Das war der Neoliberalismus auch nicht. Deswegen gibt es vielleicht ein strukturelles Problem, dass der Neoliberalismus nie hegemoniefähig war. Der Neoliberalismus betrat die historische Bühne als eine Konterrevolution. Die bestehenden Klassenkompromisse, keynesianischer Art, sozialdemokratischer Art, sollten zerschlagen werden. Das war das Ziel. Natürlich kann man dann glauben, dass man alleine besser seine materiellen Interessen vertreten kann. Das hat Elemente eines Neoliberalismus. Aber es ist nicht sozusagen eine allgemein gesellschaftliche Form, in der man sagen kann, der Neoliberalismus würde sozusagen eine ähnliche hegemoniale Funktion einnehmen können wie der sozialdemokratisch-keynesianistische Klassenkompromiss. Da war der bürgerliche Staat noch ein sozialer und Wohlfahrtsstaat. Das war hegemoniefähig, durchaus, weil es eben diesen materiellen Kern hatte an Konzessionen. Vielen Dank. Da gibt es noch eine Nachfrage. Auch eine Verständnisfrage. Das war, glaube ich, auch ungefähr an der Stelle, als du von der Saturierung der herrschenden Klassen gesprochen hast. Und danach kam so ein längeres Zitat über sozusagen eine Klasse, die irgendwie schafft, sozusagen die Allgemeinheit mit einzubinden oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da irgendwie bei diesem Zitat ein bisschen aus der Kurve geflogen und wollte fragen, ob du das nochmal, also vielleicht wiederholen kannst oder nochmal so ein bisschen erläutern kannst, was Gramsci damit meinte. Also weil meinte er damit das Proletariat, also weil da ging es dann auch um das potenzielle Ende von bürgerlichem Recht und Staat, das dann irgendwie aufgehoben wird. Genau, also ich konnte an der Stelle einfach nicht so ganz folgen und fragen, ob du das einfach nochmal, nochmal ein bisschen wiederholen oder ausführen kannst, wie das gemeint war. Ja, der Grundgedanke war erstens, die herrschenden Klassen sind nicht mehr in der Lage, eine Krise zu lösen. Haben aber noch, so geht das Zitat, haben aber noch die Macht zu verhindern, dass andere sie lösen. Aber sie sind strukturell unfähig, das diskutieren wir ja auch schon bei der Frage der ökologischen Transformation. Ist das sozusagen innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt denkbar? Und kann deswegen eine bürgerliche Klasse diese Krise überhaupt lösen, wenn sie in einem Wachstumszwang oder anderem verhaftet ist? So. Das ist auch der Grundgedanke Gramscis gewesen. Die herrschenden Klassen müssen abgelöst werden durch einen produktiv-industriellen Block, wie er das für die 30er Jahre genannt hat. Aber er denkt auch schon, dass die gesellschaftliche Klasse, die mit Brecht die breitesten Lösungen zur Verfügung stellt, die also doch hegemoniefähig ist, das Proletariat ist und nicht mehr die bürgerlichen Klassen. Das war die Kontrastierung. Die bürgerliche Klasse hat ihre historische Mission erfüllt, ist überflüssig. Brauchst du nicht mehr, das haben ja die Fabrikräte bewiesen. Können die Produktion auch ohne Kapitalisten weiterführen. Das beweisen viele Betriebsbesetzungen, das beweist auch, wenn viele das, den Begriff vielleicht scheiße finden, das beweisen gerade Co-Manager in deutschen Großunternehmen, Betriebsräte. Wer macht denn da die Managementkonzepte? Die Betriebsräte und nicht das lokale Management. Also den Beweis kann man antreten, aber es findet keine dermaßen, also es gibt kein Arbeiterkontrollrecht in den Betrieben. Das, was Gramsci mit der Fabrikrätebewegung seit 1919 immer als Vorbild genommen hat für ein Modell des sozialistischen Staates. Online haben wir uns erreicht. Ich fange mal an mit den Verständnisfragen. Die erste ist, was ist der Unterschied zwischen Arbeiterinnenklasse und subalternen Klassen? Die Arbeiterklasse ist subaltern, aber die subalternen Klassen sind nicht alle Arbeiterklasse, sondern auch Bauern, was auch immer. Ja, vielen Dank. Hat die Geschichte der Sowjetunion nicht der Auffassung recht gegeben, dass die Revolution in hochentwickelten Ländern beginnen muss, in Bezug zu Gramscis Kritik des historischen Materialismus? Ja, natürlich kann man sagen, man kann natürlich die Implosion des sozialistischen Weltsystems als die Bestätigung der Position der Zweiten Internationale nehmen. Also das Ding konnte nicht gut gehen. Es musste implodieren, weil du nicht in einem unterentwickelten Land sozusagen ganz bestimmte historische Entwicklungsphasen überspringen kannst. Es hat ein bisschen gedauert, aber es war ja auch relativ autoritär zusammengehalten, das ganze Ding. Aber irgendwann musste es implodieren. Also hat sich die Vorstellung bestätigt, der Zweiten Internationale, dass du keine historischen Entwicklungsphasen überspringen kannst. Da kann man ja auch noch mal mit Marx und Sasulitsch-Briefen diskutieren, weil das hat Marx auch schon betrieben. Und das war ja auch eine russische Genossin, die ihn Marx angefragt hat, ja, wie ist denn das hier, müssen wir denn hier erstmal den Kapitalismus bei uns entwickeln lassen oder können wir nicht diese dämliche kapitalistische Entwicklung überspringen und gleich eine sozialistische Gesellschaft aufbauen? Das hat Marx auch diskutiert und Marx hat keine eindeutige Antwort gegeben. Aber man kann natürlich das durchaus so sehen, dass Gramsci mit seinem Satz, die russische Revolution war eine Revolution gegen das marxische Kapital, vielleicht doch ein bisschen daneben gelegen hat. Hier vorne gibt es eine Frage. Du hast an einer Stelle mit diesem Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens den Analytiker und den Kommunisten Gramsci unterschieden. Und an der Stelle auch gesagt, dass er zum Beispiel auch Machtverhältnisse innerhalb des herrschenden Blocks untersucht. Und ich hatte bei den wenigen Stellen, die ich bislang so von Gramsci gelesen habe, manchmal den Eindruck, dass gerade dann, wenn er analytisch vorgeht, so die politische Perspektive gar nicht unbedingt erkennbar ist. Oder so, sagen wir, das politische Ziel, für das er kämpft, oder die Vision, die bleibt so ein bisschen unbestimmt. Das ist einfach so ein Eindruck, der sich bei mir ergeben hat. Und ich wollte dich nach deiner Einschätzung fragen, oder ob du quasi sagen würdest, dass diese beiden Rollen, Analytiker und Kommunist, ineinander greifen, oder dass es tatsächlich eher so zwei getrennte Stränge in seinem Werk sind. Ich kann das nicht eindeutig beantworten. Also wie war das bei Goethe und Faust und zwei Seelen in meiner Brust? So war das auch, ist das auch bei Gramsci. Gramsci hat sich seinen Optimismus des Willens, ne? Man muss es nur wollen. Die Bolschewiki wollten das und haben es durchgesetzt, so seine Vorstellung. Also das ist Optimismus. Und er hat sich auch nie sozusagen den Optimismus durch den Faschismus rauben lassen, gewisserweise. Obwohl seine Vorstellung von proletarischen, revolutionären Organisationen in Gestalt der Fabrikräte komplett zerschlagen wurden. Und die dann teilweise auch, das waren ja auch teilweise die gleichen Leute, die dann in die faschistische Kooperation übergewechselt sind. Das muss ihn eigentlich ziemlich frustriert haben, aber er hat es sich nicht anmerken lassen. Analytisch hat er dann doch reflektiert. Ja, in der Frage, das ist doch, ist eine komplette Resignation. In der Frage, die er sich stellt, okay, es gibt so etwas wie bürgerliche Demokratien, die alle liberale Demokratien, die sich irgendwann mal im späten 19. Jahrhundert entwickeln, und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist in der historischen Situation der 20er Jahre gerade in Europa der Faschismus die adäquate Antwort auf die Entwicklungskrise der kapitalistischen Produktionsweise dieser Zeit. Also ich kann das nicht eindeutig beantworten. Ich glaube schon, dass Gramsci da durchaus widersprüchlich war. Er hat sich den Optimismus nie rauben lassen, hat immer wieder daran gedacht, daran geglaubt, dass die einzige revolutionäre Kraft das Proletariat sein kann und dass das auch wahrscheinlich irgendwann mal historisch wirksam werden wird, ihre geschichtliche Macht. Aber in seinen Analysen muss er immer wieder feststellen, dass diese geschichtliche Macht abgewürgt wird, zerschlagen wird, inkorporiert wird, ihre Spitze enthauptet wird, zu reformistischen Positionen tendiert und so weiter und so fort. Das war der analytische Gramsci. Vielleicht nur noch ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast. Das ist jetzt nicht die Antwort auf diese Frage, aber an der Stelle sozusagen muss man tatsächlich auch ansprechen, wie sich die Schreibweise Gramscis im Gefängnis dann verändert. Ne? Sozusagen das Letzte, was Gramsci schreibt, ist dieser bereits angesprochene Aufsatz über die Südfrage 1926, und der wird sozusagen vom Schreibtisch weg verhaftet. Und dieser letzte Text, den er da verfasst, der richtet sich ja noch an die Partei. Der hat ja Teil an einem politischen Diskurs. Und dann kommt er zuerst in Verbannung und dann ins Gefängnis und kann ja lange nicht schreiben. Er kämpft ja jahrelang darum, überhaupt Schreiberlaubnis zu haben. Und als er dann sozusagen die Schreibarbeit und Denkarbeit im Gefängnis aufnimmt, gibt es einen sehr berühmten Brief, den er im Frühjahr 1927 an die Schwägerin richtet, wo er sagt, wo er so mehr oder weniger, wenn man so will, ein Exposé zu den Gefängnisheften formuliert, wo er sagt, also wenn ich sozusagen hier anfange zu denken und zu schreiben, dann schwebt mir ein Projekt vor mit folgenden Inhaltspunkten. Und da schreibt er, das ist deswegen ein berühmter Brief, weil er auch ein bisschen kryptisch ist, weil er tatsächlich auf Deutsch sagt, man müsste etwas verfassen für ewig. Der schreibt auf Deutsch für ewig. Und diese Anspielung, was ist mit diesem für ewig gemeint, wurde schon viel darum gerätselt. Tatsache ist, dass er sozusagen nicht weiß, was je mit diesen Schriften geschehen wird. Er richtet sich nicht mehr an ein Publikum, nicht wie als Journalist noch sozusagen interveniert, nicht in eine Debatte, greift aber sehr wohl dieselben Themen auf. Und das ist jetzt in Bezug auf die Südfrage nämlich auch das Spannende. Er ist in Haft und es gibt eine Solidaritätsaktion in Frankreich der exilierten Kommunisten und Kommunistinnen. Und als Kampagne zu seiner Freilassung veröffentlichen sie den Aufsatz zur Südfrage in Frankreich. Und davon muss Gramsci Kenntnis gehabt haben. Und genau zu dem Zeitpunkt nimmt er dieses Thema in den Gefängnisheften auch wieder auf. Das lässt sich genau datieren. Aber es kommen dann sozusagen die Dinge, die dann später im philosophischen Werk wichtig werden, die Analyse der Gesellschaftsstruktur, die Rolle der Intellektuellen, die Intellektuellen als organische Bindeglieder und so weiter, all das, was wir sozusagen als wichtige Eckpunkte kennen, die leiten sich auch aus genau diesen Themenstellungen ab, werden aber sozusagen in den Gefängnisheften aus einer völlig anderen Schreibsituation heraus formuliert. Das ist jetzt nicht eine Gegenthese zu dem, was Bernd gesagt hat, und ist auch nicht eine Antwort auf die Frage, aber es ist wichtig mitzubedenken. Er hat an sich keine Adressatinnen mehr. Und auch die Briefe, die er verfasst, die dürfen ja nur an Familienmitglieder sein. Er durfte ja sich nicht an die Partei oder an Togliatti oder so wenden. Das nur ergänzend, also philologisch. Vielen Dank für die Anmerkung. Ja, hiervon gibt es gleich noch einen. Ich habe zwei Fragen. Ich finde es interessant, was dazu zu hören, wie Gramsci zur Stalinisierung der Komintern stand, also der Prozess, dass halt die Mitgliedsparteien der Komintern im Grunde nur zu Befehlsempfängern von Moskau geworden sind. Du hast ja gesagt, dass er am Anfang sozusagen nicht euphorisch in die Partei gegangen ist, als die KPI sich abgespalten hat aus der Sozialistischen Partei. Er war ja später aber sozusagen so selber auch in der Führungsebene der PGI, und das fände ich interessant, irgendwie sozusagen zu hören, wie er zu diesem Prozess stand, auch bevor er verhaftet wurde. Und dann hätte ich noch so eine begriffliche Frage. Ich fand es ganz, also es ist mir so aufgefallen oder finde ich interessant, darüber nachzudenken, was dieser Begriff des Blocks eigentlich impliziert, also dass er von Machtblöcken spricht oder von diesem historischen Block, wenn es um Klassenbündnisse und so weiter geht. Und das finde ich interessant, weil in den marxistischen Debatten ja oft von so Fraktionen die Rede ist, also Kapitalfraktion oder Fraktion der herrschenden Klasse. Ob da sozusagen der Begriff des Blocks einen bewussten Unterschied macht, und vielleicht ist es auch sozusagen in dem italienischen Kontext, hat es ja da auch eine bestimmte Bedeutung. Das fände ich interessant. Also zur Frage der Stalinisierung der kommunistischen Weltbewegung, ich weiß es gar nicht. Hat Gramsci jemals dazu was gesagt? Ich glaube nicht. Und zur Frage mit den Machtblöcken, ich glaube nicht, dass Gramsci diesen Begriff des Machtblocks großartig ausdefiniert hat, durchdefiniert hat, sondern vielleicht ging er davon aus, dass ganz bestimmte Kapitalfraktionen alleine nie in der Lage sind, eine umfassende gesellschaftliche Entwicklung zu erzeugen, sondern dass diese von mir aus dann hegemonialen Kapitalfraktionen immer im Bündnis mit anderen Kapitalfraktionen agieren. Und eventuell auch im Bündnis mit antagonistischen Kräften agieren müssen. Ich glaube auch Poulantzas findet man den Begriff des Machtblocks bei Antonio Gramsci, aber der Einzige, der ihn dann weiter ausformuliert, ist Nikos Poulantzas in den 60er, 70er Jahren. Und historischer Block ist etwas weitgehend weiter theoretischere Fassung. Also ein historischer Block heißt, es gibt eine Einheit zwischen Basis und Überbau. Also zwischen einer historischen Entwicklungsphase, eines historischen Entwicklungsstands der Produktivkräfte, einer bestimmten Entwicklungsweise, die die kapitalistische Produktionsweise angenommen hat, eine historisch konkrete Form. Das eine ist der Fordismus eben, wenn er so wollt, das andere war was anderes. So. Und dann generiert aus dieser Entwicklungsweise ganz bestimmte Kapitalfraktionen, ganz bestimmte historische Kräfte. Und dann entsteht sozusagen eine Einheit zwischen eben dieser Entwicklungsweise auf der ökonomischen Basis und ihrem Machtblock. Das ist dann ein historischer Block, wenn das irgendwie zusammengeht. Zu deiner ersten Frage wird es, glaube ich, zur Frage der Stalinisierung wird es diese Woche auf jeden Fall noch einen Vortrag geben, wo der Felix Klobotek wahrscheinlich darauf eingehen wird, auch wenn wir es jetzt nicht abschließend klären können. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Frage. Danke für den Vortrag. Ich hatte noch eine Frage. Also wenn der herrschende Block nur hegemonial sein kann, wenn er Konzessionen macht, in der Vorstellung Gramscis, wie wäre es dann mit einem Proletariat, das hegemonial würde? Müsste das auch Konzessionen machen? Oder, und wenn ja, für eine Übergangszeit oder dauerhaft? Gute Frage. Ich gibt, glaube ich, nichts, mir fällt es jedenfalls nicht ein, jetzt, ich habe es nicht parat, dass man bei Gramsci einen irgendwas findet, wenn denn sozusagen die Katharsis der subalternen Klassen vollzogen ist, wie man dann umgeht mit den feindlichen Klassen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gibt nur die Aussage von Gramsci, dass die bürgerliche Klasse dann hegemoniefähig in einer ganz bestimmten historischen Situation dann hegemoniefähig werden kann, wenn es eben dieses, wenn sozusagen wenn der Konsens erkauft wird, sage ich jetzt mal ein bisschen platt. Aber natürlich, ich meine, die Debatte, ich weiß nicht, seit wann führt man die denn? Seit 50 Jahren, 60 Jahren? Also es gibt in den 60er, 70er Jahren gab es so eine Strategie, die hieß antimonopolistische Bündnisse. Das heißt, das Proletariat oder die Arbeiterklasse und andere subalterne Klassen machen ein Bündnis mit den nicht monopolistischen Fraktionen der Bourgeoisie, um gegen das Monopolkapital agieren zu können. Dann ist es auch sowas wie Konzession. Ne? Dann kannst du nämlich nicht die Maximalforderung durchsetzen, sondern dann musst du schon darauf achten, dass die kleine und mittlere Bourgeoisie weiterhin Bourgeoisie bleiben kann. Aber so ausdifferenziert gibt es das bei Gramsci nicht. Gramsci hat nicht eine strategische Konzeption gemacht. Das ist das, was worauf Ingo hingewiesen hat. Er hat, was getan werden muss in einer ganz bestimmten Situation, hat er gemacht von 1919 bis vielleicht 1924. Weil da war er verstrickt in diese Kämpfe. Nachher, keine Ahnung, isoliert. Was willst du denn als Isolierter im Knast, wenn du noch nicht mal die Debatten kennst, die in deiner eigenen Partei geführt werden, was willst du da denen raten? Was willst du denen da vorschlagen? Und Gramsci war, glaube ich, einer, der mit den Leuten reden musste, mit den Arbeitern in Turin. Und indem er mit diesen kämpfenden Subjekten der Geschichte geredet hat, konnte er denen auch sagen, was jetzt getan werden muss. Ja, die Gewerkschaft kann jetzt nicht mehr ignorieren, dass Verträge von den Kapitalisten zerrissen werden und dass die Verträge, die ihr mal so wunderbar als Kollektivverträge, also Tarifverträge geschlossen habt, dass das nicht mehr das Papier wert ist, auf dem sie stehen. Dann müsst ihr kämpfen. Das war sein Vorschlag. Ging dann nach hinten los, hat keiner drauf gehört, aber das war aber die Situation, hat wahrscheinlich auch genau mit den Arbeitern geredet, die Leidtragende dieser Niederlage waren, weil sie weniger Lohn hatten, weil sie mehr länger arbeiten mussten und so weiter und so fort. Aber das war in den Gefängnisheften weg und von daher findet man in den Gefängnisheften nicht großartig strategische Entwürfe. Jetzt musst du in dieser Situation Bündnisse mit dem und den machen. Er konnte das nicht mehr wissen und konnte es deswegen auch nicht formulieren. Gibt es noch weitere Fragen, Diskussionsbeiträge? Anmerkungen. Wir hätten noch eine Online-Frage sonst erstmal. Du hast gesagt, dass es bei Gramsci Ansätze eines Konzepts einer Übergangsgesellschaft gibt. Kannst du diesem Konzept noch etwas sagen? Und finden sich die Überlegungen dazu zusammen in einem bestimmten Band der Gefängnishefte? Ein Teil der Frage garantiert nicht. Also viele Gedanken, die Gramsci formuliert hat, finden sich an verschiedenen Stellen in den Gefängnisheften. Manchmal gleichlautend, manchmal ein bisschen variierend und so weiter und so fort. Übergangsgesellschaft war es nicht, aber dieses Konzept der Katharsis, gibt es dafür einen Schwerpunkt, den er noch bearbeiten will? Also es geht Gramsci darum, dass eine subalterne Klasse, die erstmal nur wie in die Bauernmasse, irgendwie so ein zusammengewürfelter Haufen in den Fabriken ist, aber überhaupt nicht zu kollektiver Handlung fähig ist, kein Bewusstsein ihrer eigenen historischen Persönlichkeit hat, dass die sich das Bewusstsein über historische, als historisches Subjekt erstmal erarbeiten müssen. Da das ist der Übergang. Das heißt, das ist das, was ich meinte mit der Weg zum Sozialismus muss erstmal freigekämpft werden. Nur weil da so eine revoltierende Masse ist, da, die da eine Revolte anzettelt, indem sie sich, weiß ich nicht, indem man mal Sardinien-Rotwein trinkend vor die Tabakindustrie setzt, ist das noch nicht ein erfolgreiches historisches Projekt. Dazu bedarf es erstmal, der Weg muss dahin freigekämpft werden, damit diese Revolte nicht blutig zerschlagen werden kann, sondern eben in einen historischen Erfolg, und wenn es auch nur erstmal ein Zwischenerfolg ist, sich durchsetzen kann. Gibt es noch Fragen? Und aus dem Nein. Okay. Wenn es aus dem Publikum keine Fragen mehr gibt. Doch. Also wenn ich mir die Ergänzung noch erlauben darf, weil das fand ich jetzt sehr spannend, wie hier in Wirklichkeit jetzt mehrere Fragen zusammengekommen sind, nämlich die Frage nach ob es bei Gramsci Stellen gibt, wo von Konzessionen seitens des Proletariats die Rede ist, und das, was jetzt Bernd nochmal aufgegriffen hat, mit der Organisation, mit dem Label Klassenbewusstsein und so weiter. Das verbindet sich in Wirklichkeit mit der vorhin aufgeworfenen Frage, nämlich worin ist jetzt der Unterschied zwischen den Subalternen und den Proletariern? Die hast du ja, Bernd, sehr, sehr pointiert beantwortet. Und genau die Antwort kehrt ja in der Debatte wieder. Die Subalternen können ein soziologischer Begriff sein, also circa, es kann tatsächlich die Bezeichnung einer Klasse sein, es kann die Bezeichnung für eine gesellschaftliche Gruppierung sein, ist es aber nicht zwangsläufig. Es kann auch die Bezeichnung für den Zustand sozusagen einer Gruppierung oder auch von Individuen sein, eben noch nicht hegemoniefähig zu sein. Und deswegen kann sozusagen die Arbeiterklasse subaltern sein, aber deswegen sind die Subalternen keinesfalls ein Synonym, geschweige denn ein Deckbegriff für die Arbeiterklasse, und sie sind aber auch nicht nur die unorganisierten Bauern des Südens. Und das ist sozusagen genau der Punkt, der in den Schriften noch vor den Gefängnishäften eben zum Thema gemacht wird, wo eben das, was später Katharsis heißen wird, sozusagen die Einsicht, dass man Schritt für Schritt über sein eigenes Gärtchen sozusagen hinausgehen muss, und das aber auch innerhalb der Arbeiterklasse, dass man sagt, okay, wir sind Teil einer Klasse, obwohl wir möglicherweise unterschiedliche Interessen haben, bis hin dann eben zum großen Bündnis mit den Bauern des Südens, das Gramsci eben einfordert. Und insofern fand ich das jetzt, auch um das Feedback noch zu geben, fand ich das jetzt auch gut, wie du das jetzt nochmal zusammengebracht hast, weil ich finde, dass eigentlich, so jetzt aus dem Publikum betrachtet, in dieser Frage mehrere von diesen Strängen zusammenkommen. Was wiederum die Frage beantwortet, dass man kein Heft empfehlen kann, um das nachzulesen, weil das eben an so vielen verschiedenen Stellen ausgearbeitet wird.